Text bekommen, Diamant Sutra. Ja? Na prima. Dann alle sind bereit, Dhamma zu hören. Hm? Dann ready, steady, go! Namo Bensha Shakya Muni Fo. Namo Bensha Shakya Muni Fo. Namo Bensha Shakya Muni Fo. Namo Tase Bhagavato Arahato Samma Sambuddhase. Namo Tase Bhagavato Arahato Samma Sambuddhase. Namo Tase Bhagavato Arahato Samma Sambuddhase. So, wir haben nicht viel von dem Sutta gelesen, aber wir haben mehr gesprochen über die wichtigen Prinzipien, die wir, damit wir diese Sutta verstehen können, die wir immer über diese Prinzipien müssen wir immer nachdenken. Dann, was Inhalt von den Sutta anbetrifft, eigentlich, was wir insofern gelernt haben, der Subhuti, wer ist Subhuti, haben wir erklärt. Der Subhuti fragt Buddha zwei Fragen, wie die guten Männer und gute Frauen. Was sind gute Männer und gute Frauen, haben wir schon gesagt. Das sind die Wesen, die Menschen, die mindestens ein Samen von Vertrauen im Buddha in sich haben. Wenn man schon ein Samen von Vertrauen im Buddha im eigenen Herz hat, dann werden sich schon um ihn die Bodhisattvas kümmern, besonders der Kshitigarbha, Tizambosa und so weiter, die helfen ihm. Wenn aber kein Samen von Vertrauen da ist, niemand wird helfen. Das heißt, diese Mahayana-Lehre, die betont den Weg von Bodhisattva, den Weg zu Buddha, mehr ist basiert auf Vertrauen als Shraddha. Weil wenn wir Theravada lehren, wir meistens betonen die Prinzipien von Abhidharma, was die fünf Aggregate sind und so weiter, was Vergänglichkeit sind, ist, was Inhalt von unseren Erfahrungen ist. Wenn wir Mahayana lehren, wir betonen Vertrauen. Zum Beispiel, wenn Sie tibetanischen Buddhismus lernen möchten, haben erst 100.000 Prostrationen und 100.000 Mandalas, 100.000 Vajrasattva-Läuterungen und so weiter. Man fängt an mit Vertrauen. Und warum? Weil dieser Mahayana-Weg, der Weg zu Buddha, ist nicht so leicht zu verstehen. Eigentlich, wie wir gestern schon erklärt haben, und das ist eigentlich Hauptinhalt von Diamant Sutra, dieser Weg von Bodhisattva ist eigentlich, kann man nicht mit unterscheidenden Denken fassen. Aber man muss es fassen, und der Weg, es zu fassen, ist durch Vertrauen. Der Bodhisattva, was ein Bodhisattva bedeutet, haben wir erklärt. Und der Bodhisattva ist also einer der vier den Zustand von Buddha sich bemüht, Und indem er versteht, dass dieser Zustand von Buddha ist eigentlich dieser wahre, natürliche Zustand von allen Wesen. Wenn er das versteht, dann ist er wirklich Bodhisattva. Wenn er das nicht versteht, dann ist er eben nicht Bodhisattva. Dieser Zustand von Nirvana ist nicht ein Zustand, das nur den Arahats gehört. Und der Buddha ist auch ein Arahat. Dieser Zustand von Nirvana, in dem es nicht zusammengesetzt wurde, in dem es nicht erzeugt wurde, ist ein natürlicher Zustand von allen Wesen. Und das ist sehr, sehr schwer zu verstehen. Damit man es versteht, muss man eigentlich diese unterscheidende Denken, man kann sich darauf nicht verlassen, man muss sich verlassen an gewisse direkte Intuition, die kommt aus der Glaube, aus Shraddha. In dem Nirvana natürlicher Zustand von allem Wesen ist, man kann es natürlich auch nicht erreichen. Was natürlicher Zustand ist, das kann man nicht erreichen, weil es immer da ist. Was immer da ist, kann man nicht erreichen. Und was immer da ist, kann man auch nicht so leicht definieren. Indem man es nicht so leicht definieren kann, die Wesen, die meisten von uns, haben eigentlich kein Verständnis, was Nirvana bedeutet, weil man kann es nicht fassen. Wenn der große Meister Chaozhou, gestern haben wir von ihm ein bisschen gesprochen, wenn er gefragt wurde, was ein Buddha ist, hat er geantwortet, ein Buddha ist, was? Ein Buddha ist ein Kopf von einer toten Katze. Dann der Schüler natürlich war sehr erstaunt, wie ein Buddha kann ein Kopf von toter Katze sein. Dann hat er gefragt, warum? Und der Chaozhou hat geantwortet, weil man damit nichts kaufen kann. Dieser Zustand von Buddha, dieser natürliche Zustand von allen Wesen, ist etwas, was man nicht erreichen kann. Man kann eigentlich es nie mit dem normalen, rationalen Geist bearbeiten. Und der Bodhisattva ist einer, der alle Wesen, wie wir gesagt haben, zu diesem Zustand bringen möchte, indem er nicht zwischen sich und zwischen allen Wesen unterscheidet. Nur so kann er das machen. Also Bodhisattva ist einer, das steht auch nicht nur in den Mahayana-Schriften, sogar in Theravada, in Charitapitaka, was eigentlich nur einzige Werk, das erklärt den Weg von Bodhisattva. In der Theravada-Tradition betont, der Bodhisattva ist einer, der Loka-Ataya, der macht alles für die Welt. Weil einer, der nicht den Weg von Bodhisattva geht, er macht meistens für selbst. Er selbst erfährt Leiden und er selbst will von Leiden frei werden. Der Bodhisattva ist einer, der identifiziert sein Leiden mit Leiden von allen Wesen und indem er das sieht, dass Leiden gehört allen Wesen, er unterscheidet auch nicht eigene Befreiung von allen Wesen. Und gestern haben wir darüber gesprochen, der Mittel dafür, dass er diese Befreiung mit allen Wesen erreicht, ist das reine Land. dass er im eigenen, für dieses reine Land, dann strebt er im eigenen Herz. Und dieses reine Land ist gleichgesetzt mit was? Ist gleichgesetzt mit dem Zustand von wahren Sachen, von wahren Zustand der Dinge, Bhuta Artata. Und dieser wahre Zustand der Dinge ist nichts anderes als Soheit, Tatata, was Synonym ist für Leerheit. Also indem der Bodhisattva nach dem höchsten Erleuchtung strebt, er meditiert über Leerheit, über Soheit als einzige Phänomen, das in der Tat wahr ist in der Welt. Alles andere ist falsch. Das muss der Bodhisattva sehr, sehr klar verstehen. Nur dann kann er den Weg von Bodhisattva einschlagen. Das müssen wir sehr klar verstehen. Und der Subhuti, kommen wir zurück zu dem Text, er fragt zwei Fragen, wie bleibt der Bodhisattva und wie zähmt er sein Herz? Und der Buddha fängt an mit zweiter Frage, nicht mit der ersten. Er zähmt sein Herz, wie? Durch diese Geliebte. Der Weg von Bodhisattva fängt an, eigentlich offiziell, unoffiziell, alle sind Bodhisattva, die für Wohl von anderen sich streben, egal ob sie im Buddhismus bleiben, im Buddhismus glauben oder nicht. In der Tat, alle, diese buddhistische, in Mahayana, Mahayana heißt Mahayana, große Fahrzeug, in dem die Horizonte von Bodhisattva sind groß. Sie enthalten alle Welten, nicht nur diese Welt. Sie erhalten alle Dharmas, alle Lehren, nicht nur die Lehre von Buddha. Sie enthalten alle Wesen, nicht nur sich selbst für Befreiung. Und sie bemühen sich um zähmen dieses Herz von allen Wesen, nicht nur das eigene Herz. Deswegen sind Mahasattva große Wesen, indem sie sich um das Große kümmern, nicht um das Kleine. Und das ist natürlich sehr, dieser Weg ist nicht leicht einzuschlagen. Deswegen wird es sehr, sehr oft missinterpretiert. Und indem man das, was nicht so klar ist, gehen möchte, praktizieren möchte, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen die große Sutra von Pragyaparamita sagt, dass man darf eigentlich nicht von Leerheit sprechen, solange dass das Herz nicht rein ist. In alter China gab es einen großen Gelehrten von Diamant Sutra, der hieß Xianyang. Und Xianyang war besonders, war sehr bekannt für seine Kenntnisse von Pragyaparamita-Literatur. Er hat ganze Pragyaparamita-Literatur studiert. Und auch die Werke von Madhyamika und Yogacara. Dann der Meister Ishan, Ein auch von den berühmten Meistern in alter China, der hat ihn zu seinem Kloster eingeladen, um über die Lehre Vorträge zu halten. Das hat er gemacht, sehr gut. Und der Meister Yishan war nicht sehr, sehr großer Gelehrter, aber er war ein großer Yogi, ein erleuchteter Mann. Und als der Meister Xianyang weggehen wollte, er wusste, dass obwohl er so gut reden kann, er hat noch nicht unmittelbar diesen Weg von Bodhisattva selbst erlebt und selbst erfahren. Und das ist eigentlich, was zählt. Der Weg von Mahayana ist der Weg von Selbsterfahrung, direkte Selbsterfahrung, direkte Intuition, die basiert ist an Glaube. Dann, als er weggehen wollte, hat er ihn gleich gefragt, lieber Freund, bevor du von deiner Mutter und geboren wurdest, was war dein Gesicht damals? Dein ursprüngliches Gesicht, wie sieht es aus? Mein ursprüngliches Gesicht, wie sieht es aus? Das steht nicht in den Sutras, steht nicht in den Shastras. Da hat er nachgedacht, dann wusste er, diese Meister, er weiß etwas, was ich nicht weiß, obwohl ich so viel gelernt habe. Dann hat er sich entschlossen, bei ihm zu bleiben. Und blieb er an Yishanberg. In China, die großen Meister heißen nach dem Namen von den Bergen. Also Berg Yi in Jiangxi. Na, und wie es üblich ist in Zen-Tradition, dann man arbeitet, diese Verehrung von dem Meister ist durch Arbeit. Man arbeitet an den Feldern. Und dann ist er da geblieben, hat gearbeitet für Meister Yishan. Und Meister Yishan hat dann hat ihm geholfen, indem er ihm immer Anweisungen gegeben hat, nicht zu denken, sondern gleich direkt zu sehen. Dann diese Xianyang, als er mit der Hacke am Feld arbeitete, ein Stein löste sich und flog gegenüber Stein und machte Schall. In diesem Moment wurde es ihm alles klar und hatte sehr schöne Gedichte darüber geschrieben. Das habe ich übersetzt auch. Wenn ein Moment Schal von Bambus erschallt im ganzen Universum, werden alle Theorien, alle Tausenden von Theorien werden kristallklar. Das ist eigentlich, was Diamant Sutra lehren möchte. Diese direkte Intuition in diesem Moment. Wenn wir das verstehen, dann was folgt, werden wir auch dann viel leichter verstehen können. Also, erste Frage wurde beantwortet, dass der Bodhisattva zähmt seinen Geist, indem er alle Wesen ohne Unterscheidung in Nirashesha Nirvana, in Nirvana ohne Rest, führen möchte, aber er sieht überhaupt kein Wesen, kein Individuum, diese vier Sachen, kein Individuum. Tutu, welche vier? Die sind sehr wichtig. Erst, wow, er sieht nicht ich, er sieht nicht Person, Jen, er sieht nicht Jumse, die Wesen, er sieht nicht Shouje, Shouje heißt individuelle Seele. Er, diese vier Sachen, er sieht überhaupt nicht. Der Meister Zhe'i, Tiantai Zhe'i, der hat sehr gute Kommentare über Diamant Sutra geschrieben. Er dann erweitert die Bedeutung von den vier Aspekten von Nichtsehen als viele, viele Aspekte, 16 glaube ich. Nicht nur ein Atman, ein Pudgala, ein Sattva, ein Jiva, nicht ein Individuum, nicht ein Persona, nicht ein Wesen, nicht ein Seele, nicht ein Täter, nicht ein Empfinder, nicht ein Denker und so weiter. Alle diese Sachen sind da eingeschlossen in diesen vier. Wenn kein Individuum, dann auch kein Denker. Es gibt Denken, aber es gibt kein Denker. Es gibt Taten, aber es gibt kein Täter. Es gibt Empfindung, aber es gibt kein Empfinder. Es gibt Wahrnehmung, aber es gibt kein Wahrnehmer. Und so weiter kann man diese vier dann alle Aktivitäten verbreiten. Das heißt, wenn wir die Lehre von bedingten Entstehung verstehen, in bedingten Entstehung, es gibt keinen Platz für etwas zu tun, weil es gibt niemanden, der etwas tut. Und das ist, was der Bodhisattva versteht, was sehr schwer zu verstehen ist. Von Anfang an, es gibt überhaupt nichts zu tun. Wenn wir etwas tun, das ist dann Missverständnis von bedingten Entstehung. Die Bedingungen sind da und die Bedingungen machen alles. Wir als Individuum, als Ich, als Person oder als individuelle Seele eigentlich haben keinen Platz in bedingten Entstehung. Wir als Täter, wir als Denker, wir haben überhaupt keinen Platz da. Das müssen wir verstehen. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir nächste Frage, dass nächste Frage ist dann Nummer 4. Und eigentlich die nächste Frage, das Buddha beantwortet, ist die erste Frage. Wie bleibt so ein Bodhisattva? Wie bleibt so ein Bodhisattva? Warum antwortet der Buddha erst die zweite Frage und dann erste Frage? Der Bodhisattva muss erst zähmen sein Herz, indem er dieses Herz, er versteht, dass es alle Wesen enthält. Und indem die Wesen eigentlich nicht existieren, weil in bedingten Entstehungen gibt es keinen Platz für Wesen. Wenn er das verstanden hat, dann kann er bleiben. Bleiben wo? Bleiben in Praxis von Bodhisattva. Und was ist Praxis von Bodhisattva? Praxis von Bodhisattva ist die Praxis von Vollkommenheiten. Wenn wir die Vollkommenheiten zur Perfektion gebracht haben, dann werden wir Buddha. Hm? Buddha ist Zustand von einem Bodhisattva, der diese Praxis von Vollkommenheiten zur Perfektion gebracht hat. Und diese Praxis von Vollkommenheiten entscheidet die Stärke. Das ist nicht nur in Mahayana dieses Prinzip, genauso wird es auch in Kommentaren von Theravada erklärt. Die Praxis von Vollkommenheiten entscheidet die Stärke von Erleuchtung. Je tiefer die Praxis von Vollkommenheiten, desto tiefer die Stärke von Erleuchtung. Das muss sehr klar verstanden werden. Also Erleuchtung, egal welche Erleuchtung, man wird erleuchtet, wenn man transzendentale Weisheit hat. Das muss sehr klar verstanden werden. Deswegen, diese Manling hat dieses Zentrum Pragya genannt, transzendentale Weisheit, die enthält alle Sorten von Erleuchtung. Ohne transzendentale Weisheit, die von dem Leiden der Welt, Leiden von Vergänglichkeit hinausgeht, gibt es keine Erleuchtung, gibt es keine wahre religiöse Erfahrung. Also wahre religiöse Erfahrung, die aus dem Leiden der Welt hinausgeht, besteht aus transzendentale Weisheit. Weisheit, das aus dem Leiden der Welt hinausgeht. Egal welche Erleuchtung. Ja. Wenn man transzendentale Weisheit hat, was versteht man? Was sieht man? Man sieht diese Welt als eine Illusion und man sieht auch sich selbst als eine Illusion. Das ist dann transzendentale Weisheit. Der Arahat, einer, der den Weg erfahren hat, wie unterscheidet er sich von einem normalen Mensch? Ein normaler Mensch, der sieht sich selbst als etwas Wahres, er sieht die Welt als etwas Wahres. Deswegen, er hat sehr viel Anhaftungen, er hat sehr viel Ärger, er hat sehr viel Verblendung. Einer, der den Weg unmittelbar erfahren hat, das heißt, der transzendentale Weisheit unmittelbar erfahren hat. Er sieht nicht sich selbst als etwas Wahres und er sieht nicht die Welt als etwas Wahres. Deswegen heißt er im Buddhismus ein Arya, ein Edler. Er sitzt wie ein Adler in dem Horst. Und sein Horst ist transzendentale Weisheit. Dann sitzt er in Ruhe, obwohl, solange er noch nicht Arahat ist, er kann noch gewisse Begierde haben, er kann noch gewisse Ärger haben, aber er sieht alle diese Sachen als vollkommen falsch. Deswegen diese Sachen, diese Trübungen des Geistes und von Gemüt bleiben, können nicht lange bleiben. Bei einem nicht realisierten Mensch, dann diese Verblendung und Zustände von Verblendung, Begierde und Hass, können dann sehr, sehr lange bleiben. Und warum? Weil er ist fest überzeugt, dass er selbst ist wahr und diese Welt ist wahr. Pragya-Paramita hat wunderbar große Pragya-Paramita, wie übersetzt von Kumarajiva oder Shinzan, hat ein wunderbares Beispiel, das zu illustrieren. Der Welt und wir selbst, wir sind verglichen mit Nebel. Wenn man von der Ferne Nebel sieht, dann glaubt man, dass es etwas Festes ist, das man sehen kann und das wirklich existiert. Aber wenn man in Mitte von dem Nebel sich befindet, man findet überhaupt nichts. Genauso, solange man nicht transzendentale Weisheit hat, man denkt, dass diese Welt und diese Person sehr, sehr wahr sind, sehr, sehr wirklich sind, etwas, was man wirklich greifen kann. Aber wenn man sich in der Mitte befindet, wenn man transzendentale Weisheit hat, dann sieht man so wie in Mitte von Nebel, dass es da in der Welt und in sich selbst gibt es überhaupt nichts, was man festhalten kann. Sehr gutes Beispiel hier, Pragya Paramita. Tutu, immer daran denken. Tutu will in Mitte von dem Nebel nicht von draußen, von weit, weit weg sehen. Also, wenn man verstanden hat, wie man den eigenen Geistbewusstsein zähmt, indem man es identifiziert mit allen Wesen, dann kann man in dem Bodhisattva-Weg bleiben. Omitomo. Mukoi sai. Jetzt in der großen Sutra von Pragya Paramita gibt es auch eine sehr wichtige Frage. Der Subhuti fragt den Buddha, da es gibt kein Ich, es gibt keine Person, es gibt kein Wesen, es gibt keine individuelle Seele, dann der Bodhisattva, für wen eigentlich übt er die Vollkommenheiten, damit er ein Buddha wird? Dann der Buddha antwortet, der Bodhisattva übt die Vollkommenheiten wegen Bhutakoti, wegen Wahrheit. Der Bodhisattva übt nicht wegen Wesen, sondern wegen Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass in der Lehre gibt es keine Geizigkeit. Deswegen erübt Dana, Freigebigkeit. In der Lehre es gibt keine Unmoralität. Deswegen erübt Moralität. In der Lehre es gibt kein Ärger. Deswegen erübt Toleranz. In der Lehre, es gibt keine Faulheit, deswegen erübt Virya, Anstrengung. In der Lehre, es gibt keine Zerstreuung des Geistes, kein Zustand von Verblendung, deswegen erübt Samadhi und erübt Pragya, Weisheit, damit er sich anpasst an den wahren Zustand der Dinge. Der wahre Zustand der Dinge ist Leerheit. Und die Leerheit lässt nicht zu, dass man geizig wird, unmoralisch wird und so weiter. Wenn man, vorausgesetzt, man die Leerheit versteht, die wahre Leerheit ist nichts anderes als die Fülle von allen Sachen. Die alle Sachen sind in sich selbst, sind schon voll. Es gibt nichts, was man zugeben kann. Es gibt nichts, was man wegnehmen kann. Das ist die Leerheit. Du verstehst? Deswegen gibt es besonders hier im westlichen Kulturkreis so viel Missverständnis über Leerheit. Wenn ich jemandem sage, ich fühle mich leer, dann sagt er, mach nichts, geh im Kino, er will mich trösten, nicht wahr? Das ist nicht so schlimm. Du hast doch noch ein schönes Haus, du bist gesund. Mach dir keine Sorge. Aber das ist nicht die Bedeutung von Leerheit. Die Bedeutung von Leerheit ist wahre Zustand der Dinge und die vollkommene Vollheit, zu der man kann nichts zufügen und von der kann man auch nichts wegnehmen. Und das ist eigentlich die tiefe Interpretation von bedingten Entstehung, von dem Zustand, dass der Buddha unter dem Baum der Erleuchtung erfahren hat. Warum ist es so? Was denn tut du? Das ist sehr wichtig zu verstehen, Tutu. Warum dieser ursprüngliche Zustand ist ein vollkommener Zustand, von dem man nichts nehmen kann, zu dem man nichts zufügen kann. Weil in der Leere gibt es, kann es nicht geben eine Anhaftung an Zeichen von dem Objekt, an Nimitta. Wovon kommt bedingte Entstehung? Bedingte Entstehung erklärt samsarische Zustand. Und Buddha sagt, diese bedingte Entstehung ist leer. Dieser samsarische Zustand ist leer. Woher kommt samsarische Zustand? Tutu, warum die Wesen leiden? Weil sie haften an Nimitta der Dinge, an Xiang, Fa Xiang. Wenn man haftet an Zeichen von den Dingen, geschieht bedingte Entstehung, die erklärt Zustand von Leiden, Zustand von Vergänglichkeit, Zustand von Ursache und Wirkung. Solange, wenn man nicht an Faschian, an diese Zeichen von Objekten anhaftet, geschieht dann was? Geschieht Leerheit? Ich habe Zeichen nicht verstanden. Ist das Bezeichnung und Namen oder? Nimitta. Bild, Abbild. Alle Objekte von Anhaftung in Theravada, wie oder in dem, was wir als ursprünglicher Buddhismus nennen können, aber wer weiß, was ursprünglich war, wie meditiert man? Man entwickelt Konzentration. Ohne Konzentration hat man keinen Zugang zu Weisheit. Konzentration ist die Voraussetzung für Weisheit. Deswegen, ich lehre nicht gleich Vipassana, ich betone immer Konzentration, Konzentration, tiefere Konzentration, weil sonst Weisheit bleibt an Oberfläche. Der Bodhisattva ist einer, der findet kein Glück, sagt die große Sutra von Pragyaparamita, in Nirvana, in individuelle Nirvana. Deswegen er findet Glück in Samadhi. Er übt immer Samadhi. Durch Samadhi dann kommt er zu direkten Intuition von Leerheit. Je tiefer die Konzentration, desto leichter wird es sein, dann sehen, dass alle Probleme kommen von Anhaftung an Abbildungen der Objekte. Wenn wir eben nach Abhidharma, wir analysieren wahre Eigenschaften von den Objekten, von unserer Erfahrung. Das ist Erdeelement, das ist Wasserelement, das ist Feuerelement, das ist Windelement, das ist Wahrnehmung, das ist Empfindung und so weiter. Wir definieren das und dann wir sehen das im Prozess von Vergänglichkeit. Dann, als Folge davon, wir sehen, dass alle Objekte, an denen wir anhaften, zum Beispiel Geld, zum Beispiel Haus, zum Beispiel Auto, zum Beispiel schöne Frau, Kinder und so weiter, sind nur Konzepte, Abbildungen im Geiste. Es sind nicht, wenn wir die Personen analysieren, wir sehen nur 5 Aggregate von Existenz. Wenn wir Geld analysieren, wir sehen nur Farbe, Gestalt, Glatte und so weiter. Das sind die wahren Erfahrungen von den Objekten. Wir finden, Geld ist nur ein Konzept, das für uns von Bedeutung ist, aber von unseren Kollegen, Vögeln oder Tieren oder Göttern, hat überhaupt keine Bedeutung. Das heißt, diese Konzepte sind Karma geschaffen. Wir sehen dieselbe Sachen, aber sehen es anderes, weil unsere Karma ist anderes. Das muss ja klar werden. Deswegen, was macht einer, der so übt? Erst muss man wahre Eigenschaften der Objekte definieren, dann definiert man die gemeinsame Eigenschaften. Gemeinsame Eigenschaften von den Objekten ist Vergänglichkeit. Wenn ich Konzepte sehe, so wie Tisch, so wie Michael, so wie Horst, ich sehe nicht Vergänglichkeit. Aber wenn ich Michael oder Horst in 5 Kandas definiere, ich sehe gleich Vergänglichkeit. Tisch genauso, wenn morgen wird das gleiche Tisch, aber wenn ich es analysiere als Härte und so weiter, ich sehe gleich die Vergänglichkeit. Es wird sich versetzen in die wahren Elemente der Erfahrung. So, dann wendet man sich weg von Vergänglichkeit und erfährt man Nirvana, was Vergänglichkeit transzendiert. Was macht der Bodhisattva? Er von Anfang an, er versteht, dass alle Objekte der Anhaftung sind Abbildungen, sind Konzepte. Von Anfang an ist es so. Deswegen, wovon kommt Anhaftung? Anhaftung kommt von Abbildungen der Objekte, von Konzepten, nicht von den wahren Sachen. Solange man haftet an die Abbildung, man ist im samsarischen Zustand. Wenn man nicht an Abbildung, an Fasyam hängt, in Sanskrit oder in Pali sagt man, Objekt heißt Alambana, das, an was dem Geist hängen kann. Wenn es gibt nichts, an was der Geist hängen kann, das ist dann wahre Zustand der Dinge. In diesem wahren Zustand der Dinge gibt es kein Anhaften an Abbildungen. Und dieser Zustand heißt Leere, na, Soheit. Ist das klar, Horst? Kann man das weiter bearbeiten? Ja. Na prima. Deswegen der Bodhisattva, indem er so zähmt seinen Geist, er lässt Bodhicitta entstehen. Bodhicitta heißt? Übernatürlich. Nicht übernatürlich. Bodhicitta heißt Gedanken von Erleuchtung, von großen Erleuchtung. Und Bodhicitta gibt es zwei Sorten von Bodhicitta. Weltliche Bodhicitta und überweltliche Bodhicitta. Überweltliche Bodhicitta ist Samadhi von Leerheit. Die weltliche Bodhicitta sind die Mittel, die zu Samadhi von Leerheit führen. Und das ist für Bodhisattva Verständnis, dass sobald es Anhaften an Abbildungen gibt, Leerheit ist weg. Für den jemand, der ein Arahat werden möchte, ist dann die Analyse von wahren Zustand der Objekte, der Erfahrung. Erst muss man weltliche Wahrheit verstehen, dann kann man die höchste Wahrheit verstehen. Und für die Mahayana, weltliche Wahrheit ist auch die Wahrheit von 5 Aggregaten und so weiter. Warum? Weil die sind vergänglich. Alles, was vergänglich ist, ist nur weltliche Wahrheit, kann nicht die höchste Wahrheit sein. Also, wir haben erklärt gestern, der Bodhisattva ist einer, der meditiert an alles, an alle Phänomene von seiner Erfahrung, von dieser Perspektive von höchster Wahrheit, die nur eins ist, die Wahrheit von Leerheit. Also der Bodhisattva jetzt mit diesem Verständnis, er übt, er bleibt, wie bleibt er? Er bleibt in Übung von Vollkommenheiten. Angefangen mit Vollkommenheit von Freigebigkeit, Dana. Und das wird hier erklärt. Des Weiteren, Subhuti wollte ein Bodhisattva beim Ausüben von Wohltätigkeit. Wohltätigkeit heißt Dana. Losgelöst sein. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, was er meint. Wir sehen Chinesisch. Fuzi, Subhuti, Bosa, Yi, Fa, Yin, Wu, Su, Ju, Xing, Yi, Puse. Das ist übersetzt sehr kompliziert, wenn man das sehr, sehr einfach übersetzen kann. Und weiter, Subhuti, ein Bodhisattva übt Freigebigkeit, indem er bei keiner Dharma, bei keiner Erscheinung, bei keinem Phänomenon bleibt. Kann man ganz einfach übersetzen. Ich weiß nicht, warum er so kompliziert übersetzt. Also der Bodhisattva übt Freigebigkeit, indem er bei keinen Phänomenen bleibt. Was heißt bei keinen Phänomenen? Er bleibt nicht bei dem Geber, er bleibt nicht bei dem, was nimmt, er bleibt nicht bei der Gabe, er bleibt nicht bei dem, wenn er was gibt, was er bekommt. Das ist, er bleibt in Pragyaparamita. Pragyaparamita ist die Grundlage für alle Tugenden. Die wahren Tugenden sind auf Pragyaparamita basiert. Deswegen auch in Theravada, wenn man was Gutes macht, Dann sagt man Nibbanasapachayo Hotu, möge das die Ursache sein für Nirvana. Hm? Die wahre Ursache kommt von Nirvana. Solange man übt, damit man was bekommt, man kann nicht das Höchste erreichen. Man nur bleibt in Samsara. Hm? Solange man gibt mit Auffassung, dass es ein wahre Geber gibt, dass es ein wahre Empfänger gibt, dass es wahre Sache, dass man gibt, bleibt, dann bekommt man nur samsarische Ursache und Wirkung, nicht Ursache und Wirkung, die hinaus aus der Welt führen können, zu Zustand von Freiheit von Leiden. Hm? Das bedeutet, er sollte Wohltätigkeit ausüben, ohne Beachtung von äußerem Anschein, ohne Beachtung von Klang, Geruch, Berührung, Geschmack oder irgendeiner Eigenschaft. Also, er übt Freigebigkeit, ohne bei den Objekten von den sechs Sinnen zu bleiben. Hm? Was ist Zustand von Erleuchtung? Tutu? Wie wird Tutu wissen, dass sie erleuchtet ist? Hm? Hast du nachgedacht? Hm? Wenn einer, der erleuchtet ist, egal ob er Bodhisattva ist oder Arahat ist, er hat was? Chal Anga Upekha. Hm? Er hat Upeksha, wie übersetzt man Upeksha? Gleichmut. Er hat Gleichmut gegenüber sechs Objekten der Sinne. Hm? Wenn das Tutu geschafft hat, ist Tutu ein Arahat. Hm? Oder großer Bodhisattva. Solange Tutu das nicht geschafft hat, ist sie kleine Arahat, kleine Bodhisattva. Hm? Aber Tutu möchte große Arahat, große Bodhisattva werden. Deswegen soll sie sehr gut verstehen. Hm? Warum? Hm? Weil er übt Gleichmäßigkeit von Samadhi und Weisheit. Hm? Weil er übt Gleichmäßigkeit von Samadhi und Weisheit. Alle seine geistigen Formationen sind gleichmäßig. Er haftet nicht, er ärgert sich nicht. Hm? Dann deswegen, er ist frei von Verblendung. Hm? Und das ist der wahre Zustand der Dinge. Der Bodhisattva ist einer, der versteht den wahren Zustand der Dinge, wie der Arahat die Welt sieht, aber er wird nicht ein Arahat. Wenn er ein Arahat wird, dann er kann nicht Buddha werden. Hm? Deswegen, er sieht genauso wie der Arahat, aber er wird nicht ein Arahat. Das ist sehr schwer. Und wie sieht er Arahat? Er sieht, wie wir gesagt haben, in transzendentaler Weisheit gibt es keine Welt, gibt es kein Ich. Hm? Er, von Anfang an war es so. Es ist nicht etwas zu erreichen, das ist ein natürlicher Zustand. Der Bodhisattva sieht so. Obwohl er so sieht, wegen seiner Weisheit, er wird nicht leiden, aber wegen seiner Upaya, wegen seinen Mitteln, Vollkommenheit, hm? Er wird nicht Arahat werden, solange er nicht alle Vollkommenheiten erfüllt hat, damit er Buddha wird. Und also für ihn, die Mutter ist die Weisheit, der Vater sind die Vollkommenheiten. Und die Tochter, sagt große Pragya Paramita Sutta, wer ist die Tochter? Große Mitleid von Bodhisattva Avalokiteshvara. Mit dieser Tochter, liebende Tochter, er verlässt nicht die Wesen. Deswegen, obwohl er allmählich die Weisheit von Arahat verwirklicht, er bleibt in der Welt wegen der Liebe für liebende Tochter. Liebende Tochter sind alle Wesen. Der Bodhisattva sieht alle Wesen, so wie eigene Kinder, eigene Tochter. Und so machen wir hier Schluss. Dann Nachmittag erklären wir ein bisschen weiter. Omitobha. Mögen alle Wesen glücklich sein und mögen alle Wesen Bodhisattva sein. Angefangen mit Michael, der sich so viel Mühe gibt. Aber nicht genug. Genug ist nicht genug. So viel Mühe gibt, aber nicht genug. Oh, nicht aber. Tutu hat Freude jetzt. Und viel nachdenken darüber. Wenn du Fragen hast, Manning wird ihn auch erklären. Sie hat lange Zeit studiert. Mm-hmm.